Hören Sie jetzt nach dem Hörspiel Absinthe, provenzalische Impressionen des Gitarristen Dominik Miller, aufgezeichnet von Karl Lippegaus. Yeah, with this album I wanted to kind of talk about where I live, which is very powerful part of the world, I think, especially for artists and painters. Mit diesem Album Absinthe wollte ich davon erzählen, wo ich gelebt habe, in einem irdischen Kräftefeld, das besonders die Künstler anzog, Maler, Dichter, Schriftsteller. Eine ideale Umgebung. Gemeint ist der Luberon in Südfrankreich. Viel Unglaubliches ist dort passiert, vor allem bei den französischen Malern des Impressionismus. It's the Luberon in the south of France where a lot of incredible things happened, especially with painters, French impressionist painters. Absinthe, we know what that's about. So that's the opening right. track, and it goes through the journey of a few brush strokes, and then you know Manu Katché comes in strong, and that's really kind of the sort of the struggle of realizing that you've really messed up. Absinthe, wir alle wissen, was das ist. Hier ist es der Opener. Es gibt ein paar Pinselstriche, dann kommt Manu Katché an den Drums herein. Für mich ist es wie die Bewusstwerdung, dass man ganz schön fertig ist. And the reason I called it Absinthe is because that's a sort of a common denominator with not just the. Der Grund, warum ich das Album Absinthe genannt habe, ist eine Art gemeinsamer Nenner. Nicht nur was die Gewohnheiten der Künstler betrifft, es hat auch etwas mit der zu Kopfe steigenden, gleichsam psychedelischen Natur dort zu tun. Sich im tosenden Mistral wiederzufinden, in schwierigen Situationen. Du lebst ja auch dort, du weißt also, wovon ich rede. Es hat etwas Verhextes, gerade den Mistral betreffend, dieser hellblaue Himmel. Vielleicht bist du verkatert oder durchlebst gerade eine schwierige Zeit. Leicht wird daraus ein Kampf. Absinthe dachte ich mir als eine Hommage, eine Widmung an all die Poeten, die eine Menge Risiken auf sich nahmen, um sich aus ihrer Komfortzone zu bewegen, um einen künstlerischen Ausdruck ringend. And went out of their comfort zone to really make an expression. Ich entdeckte den Luberon eher zufällig. Meine Frau und ich verbrachten mal die Ferien dort. Das war zu Beginn des neuen Jahrtausends, 2003, da muss es gewesen sein. Dann kamen wir jedes Jahr wieder. 2007 durchfuhr mich ein Geistesblitz und ich sagte zu meiner Familie, jetzt los, wir kommen und lasst uns hier leben. Ich muss nirgendwo auf dem Planeten leben. Als jemand, der ständig irgendwo auf der Welt ist, könnte ich in Peru leben. Es würde keinen Unterschied machen für das, was ich tue. Mindestens 9 Monate im Jahr bin ich unterwegs. Aber dann entschloss ich mich, in den Luberon zu ziehen und dort zu leben. Daraus sind dann 10 Jahre geworden. Mixed Blessing hat etwas von einem Folksong. Ich spüre eine starke Affinität zu amerikanischer und schottischer Folkmusik. Dick Gochen, Burt Jansch, Neil Young, Van Morrison. Die Liste ist schier endlos. Dafür hole ich meine Martin-Gitarre raus und los geht's. Der Titel Mixed Blessing bedeutet nicht viel. And I'm good to go. The title doesn't really mean anything. Bye. roots, I suppose, as a child were in Argentina. Als Kind hatte ich Wurzeln in Argentinien. Für mich klang der Schulhof Spanisch und mein Zuhause war Englisch. Ich befand mich Expatria, in der Lage eines Auswandererkinds, mit starken Wurzeln in Argentinien, aber auch mit britischen Wurzeln. Nach Großbritannien zogen wir dann um, als ich 13 war. Zwischendurch hatte ich in den USA gelebt. Wurzeln, wo immer ich meinen Fuß hinsetze. Verveine is a type of herb that you know because you live in the south of France. Verveine, Johanniskraut, ist eine Pflanze, die du auch kennst aus Südfrankreich. Man hat die Pflanze im Garten und macht eine Tisane daraus, einen Kräutertee. Dieses Stück war total improvisiert. Unserem Produzenten Manfred Eicher gefiel ein Outro aus einem anderen Song und er sagte, geht wieder rein, jetzt gleich und spielt einfach mit diesen beiden Akkorden. Eine hundertprozentige Improvisation in einem Take, einfach um zu sehen, was passieren würde. Das wäre ohne Manfred nicht passiert. Just see what happens, that's all it is. And that wouldn't have happened without him. Heute lebt Dominique Miller, auch der Kinder wegen, in Paris, wegen der besseren Schulbedingungen. Und wir reden über die französische Hauptstadt, aus Anlass seines Albums Absinthe, das am 1. März erscheinen wird. And I feel very insignificant in Paris, especially after I've seen in Paris fühle ich mich unbedeutend, besonders seit ich all diese unglaublichen Kunstgalerien besucht habe. Ich bin ins Theater gegangen, ja sogar ins Ballett. Zurzeit hat mich der Jerusalem-Komplex gepackt. Alles ist einfach too much. So fühlt man sich unbedeutend in einer Stadt wie Paris. Du kommst an und keinem fällt's auf. Du kannst die Stadt auch wieder verlassen. Das merkt auch keiner. Doch das Dorfleben, das ich davor 10 Jahre lang im Luberon erlebte, war anders. Zeit für Veränderung. Dominique Miller über sein Album Absinthe, das in La Buissonne in der Provence entstand. The actual literal meaning is absentia, which means not there. It's like absent. Die wortwörtliche Bedeutung ist Absentia, Abwesenheit, nicht da zu sein, abwesend. Das gefällt mir. Im Grunde ist es ein Entfliehen, eine Flucht. Einige dieser außergewöhnlichen Künstler verfügten über eine hohe Kunstfertigkeit. Man mag sich mit Absinthe betrinken, wenn überhaupt wird es deine Schritte zwar etwas abschwächen, doch es wird dich an Orte tragen, von denen du nie geträumt hast. Es bedarf allerdings eines Könnens, um dorthin zu gelangen. Gesichter grün anzumalen, den Himmel in Purpur, mit den Kontrasten der Farben spielen. Hat man das Können und den Background, macht es das Ganze stärker. Absinthe, dieser Albumtitel, ist nur eine Metapher für die Entdeckung einer anderen Seite deines Wesens, wohin du auf andere Art nicht gelangt wärst. La petite reine is another term for a bicycle. La Petite Reine ist ein anderer Begriff fürs Fahrrad. Die kleine Königin, das ist französischer Folklore-Slang. Der Grund, warum es so heißt, ist, dass ein anderes Stück Bicycle heißt. Es ist eine Reprise dieser Komposition. So this is a reprise of that tune. It's kind of the same motif, guitar motif. Being on the road is much more about performance. I've put myself in a mentality which is really going towards performance and on the road, unterwegs sein, das ist von der Performance her bestimmt für mein Leben. Ich bereite mich innerlich vor, es nimmt einen Charakter an, dann kommt es darauf an, wie du Gitarre spielen kannst. Bin ich zu Hause, fällt mir das Komponieren leichter, weil vor mir kein Publikum steht. Dann bin ich viel allein. Einsamkeit umgibt mich, es ist alles ziemlich offensichtlich. Während ich so einsam bin, entdecke ich meine Probleme, meine Schwächen, Dinge, die mich an mir stören. Das versuche ich in die Musik einfließen zu lassen. Vieles beim Komponieren passiert ohne Gitarre. Erstmal suche ich nur ein Konzept, bevor ich Töne aufschreibe. Ich betreibe viel Radsport. Und wenn ich dabei auf eine Idee komme, sei es ein rhythmisches Motiv oder einfach ein Feeling, dann besteht mein Talent eben darin, mir meine Gitarre zu schnappen und etwas daraus zu machen, etwas Sinnvolles. Das klappt nicht immer, aber wenn, ist es wunderbar, wenn das Konzept Realität wird. Christiania. Christiania. Als ich in Kopenhagen war, lebte ich mit meinem Sohn in einer Hippie-Community in Christiania. Es war eine geschlossene Gruppe. Jeder war high, entspannt und friedlich. Es gab kein Gesetz. Ein gutes Modell für eine Gesellschaft, denke ich. Denn jeder ist cool und es ist mein Tribut an die Philosophie, dass jeder cool ist. Ohne eine Politik oder was auch immer. Without any politic or anything. Thank you. Dominik Miller, ob er gezielt daran arbeite, wie der Finger die Saite berührt, denn mich besticht sein Sound. Beim Pianisten würde man sagen, sein Anschlag. I do, actually. For me, the sound is king. Ja, das tue ich. Für mich ist Sound der König. Wenn ich keinen guten Klang erziele, komme ich nicht voran. Ich könnte Stunden damit verbringen, nur ein oder zwei Töne zu spielen. Was einen Musiker ausmacht, ist, einen guten Klang hinzubekommen. Die Intonation, das Lernen im Umgang mit Obertönen. Ich liebe es zu üben. Es würde dich verrückt machen, wenn du mich hören würdest. Für mich ist es wie Yoga oder Kampfkunst. Einen guten Sound finden, langsam und kontrolliert schwingen lassen, nicht zu viel Dynamik. Lass die Dynamik weg, spiel einfach nur. Ich mag ehrlich gesagt keine Tonleitern und Arpeggios üben. Was ich übe, ist Bach, weil ich weiß, ich werde nie richtig gut darin. Was mir gelingt, ist diese Abfolge von Tönen. Bei Bach wimmelt es von Tonleitern und Arpeggios. Wenn ich es langsam bringe, wird es wie eine Yoga-Übung. Auf diese Weise verbessere ich meinen Klang. Etude is called Etude because it's fucking difficult to play. Etude heißt so, weil es verdammt schwer zu spielen ist. Nicht mal ich bekomme es richtig hin. Ich schrieb es in der Tradition von Villa-Lobos und einigen anderen, die Stücke für studierende Gitarristen geschrieben haben. Es hat ein romantisches, französisches Feeling. It's difficult to play, so I called it Etude, but it has a very French, romantic kind of feel to it. Thank you. Wir sprechen mit dem Gitarristen Dominik Miller über sein am 1. März erscheinendes Album Absinthe, das in der Provence mit Blick auf den Mont Ventoux entstand, den windigen Berg, wie er im Volksmund heißt. Natürlich kommt das Gespräch mit Mr. Miller, der 10 Jahre im nahen Luberon gelebt hat, irgendwann auf Gitarren. It's just tools, but obviously I like to have tools that are in good condition that I can work with. Es sind nur Werkzeuge, aber natürlich will man Werkzeuge haben, die in gutem Zustand sind, damit ich damit arbeiten kann. Also bevorzuge ich qualitativ gute Gitarren. Doch gib mir eine minderwertige Klampfe, ich werde trotzdem was rausholen. Diese Objekte müssen gespielt werden. Für meine Begriffe gibt es gar keine schlechten Instrumente und sogar die Gitarre meines Nachbarkindes würde ich direkt in die Hand nehmen und spielen. Das Ding ist vermutlich verstimmt, dann kompensiert man das durch andere Dinge. Eine Gitarre ist also für dich kein Fetisch? No, not at all. Überhaupt nicht. Ich lege die Gitarre nicht vorsichtig in ihren Koffer, hole sie wieder raus, wische sie ab und flippe aus, wenn jemand anderer sie hält. Nein, Musikinstrumente müssen gespielt werden. Man sollte nicht süchtig danach werden, wie der Name schon sagt. Es sind nur Instrumente. Bicycle heißt so, weil ich viel Fahrrad fahre. Die Idee dazu kam ja auf dem Rad und es hat eine zirkuläre Bewegung. Ein zirkuläres Riff, ein rhythmisches Motiv, das nicht aufhört. Es geht den Hügel rauf und runter, aber es hört nie auf. And so that's what that one's about. Thank you. In Argentinien wusste ich noch nicht, wer was in der Musik tat. Ich war noch ein Kind und nicht sonderlich an Musik interessiert. Das kam erst mit 13 oder 14, da hörte ich viel Hendrix. Doch meine Soundsphäre draußen war argentinische Folklore und etwas Tango-Musik, wobei mir das nicht bewusst war. Künstler wie der von dir erwähnte Atahualpa Yupanqui, ja, das gab es alles, zusammen mit Kirchenmusik, viel Folklore. Es ist keine Überraschung, dass etliches von dieser Musikalität, der Rhythmik und der Art von Synkopierung seinen Weg gefunden hat in meine musikalische DNA. Ich hatte einfach keine andere Wahl. So then it was easier for me once I knew. Mir wurde wohler, als die Besetzung der Platte feststand, besonders mit Santiago Arias Bandoneon als Speerspitze der Gruppe. Ab da fiel es mir leichter zu komponieren mit den Charakteren im Kopf. Es ist ein wenig wie die Auswahl von Schauspielern. Sagen wir, ich habe ein Stück in 10 Szenen geschrieben und ich brauche Schauspieler, die über diese Themen improvisieren. Es bedarf dieser Fähigkeit der Improvisation. Ich hatte ein Skript, aber es ist ein loses Drehbuch. Absinthe ist 50% choreografiert und 50% einfach loslassen. Ombu is a type of tree and commonly found in Argentina. Ombu ist ein Baum, der vor allem in Argentinien wächst. Unglaublich dicke Wurzeln hat er. Ganze Familien versammeln sich mit ihren Angehörigen unter diesen Bäumen. Im Mittelpunkt steht der Baum, der Schatten während der Hitze spendet. Damit gehe ich zurück zu meinen argentinischen Wurzeln. So it's a way of going to my Argentine roots. Thank you. Dominik Miller über die Studioarbeit in Pernes-les-Fontaines mit Manfred Eicher. I came in with a structure. Like he said, okay, what have you got? So I played him the stuff and he said, that's nice. And but then we'd had this conversation about the album the night before. I was telling him Absinthe, I want it to be about Absentia, about the struggles of the Mistral and the this and the that. And he's going, really? That's interesting. Ich kam anfangs mit einer Struktur an. Manfred sagte, okay, zeig mal her. Dann spielte ich ihm die Sachen vor und es gefiel ihm. Am Abend davor hatte ich Manfred erzählt, ich will das Album Absinthe nennen, von Absentia, dem Ringen der Seele, dem Mistral. Er sagte, wirklich? Interessant. So then I presented him the tunes and he said, this is not Absinthe. Take it out there. Dann präsentierte ich ihm morgens die Stücke und er meinte, das ist kein Absinthe, lass es raus. Gib mir etwas von dem, was du mir gestern Abend erzählt hast. Er trieb mich raus aus der Komfortzone. Dabei hatte ich diesen durchdachten Plan, 90% Struktur und 10% Improvisation. Er aber meinte, nein, ihr müsst noch mal ran. Vergesst alles, was ihr über dieses Stück wisst. Geht rein und nehmt es noch mal auf. Tenebre ist die Finsternis. Manfred mochte dieses Stück besonders. Manfred liked this piece, I remember this one, he really liked this. Dominic Miller über seine Erfahrungen im Studio La Bisson in der Provence. I think there's something about the atmosphere with the Gérard, the people always helps. Es hat alles mit der Atmosphäre zu tun, mit dem Tonmeister Gérard de Harrow. Es sind immer die Leute, die zählen, nicht so sehr die Akustik. Fragen der Akustik kümmern mich eh nicht besonders. Was nützt die ganze tolle Akustik, wenn es in der Gruppe nicht stimmt? Die Schwingung ist die Nummer eins. But what I like about that studio, what's special about it, is the geographical location. Besonders am Studio La Bisson ist die geografische Lage. Es liegt in einem ziemlich gespenstischen Teil Südfrankreichs, etwas außerhalb des Luberon. Ich spürte eine Verbindung dazu und ich fand, es war das richtige Studio für die Botschaft, die ich rüberbringen wollte. Ich hänge nicht besonders an Studios. Ich muss eine Verbindung spüren zu den Leuten, mit denen ich zusammen bin. It is like a photograph of where I was at that time in my life. Eine Schallplatte ist wie ein Foto. Sie zeigt, wo ich zu dieser Zeit meines Lebens war. Es passiert viel, ich werde älter, damit muss ich mich befassen. Eine Platte ist wie ein Tagebuch, falls es jemanden interessiert. Ich stelle mir gerne vor, hier oben etwas zu haben, das dich zum Nachdenken bringen wird, wo du in deinem Leben gerade dich befindest. Ich tue das nicht für Musiker, schon gar nicht für Gitarristen. Hätte ich das vor, wäre ich beim falschen Plattenlabel. Sie haben keine vom Ego getriebene Philosophie. Thank you. If I didn't get on with his method, then I would do it on my own. But then what I would end up with is something like a selfie. Würde ich alles selbst machen wollen, hätte ich ein eigenes Label, käme am Ende ein Selfie heraus. Ich möchte keine Selfies präsentieren. Ich hielte das für einen Fehler, besonders im Jahr 2019. Ich will kein Teil dieser Kultur sein. Ich möchte, dass jemand ein Foto von mir macht. Und wenn das Foto schlecht ist, okay, solange es nur echt oder wahr ist. Was Manfred betreibt, ist Wahrheitsfindung. Wenn es anderen Leuten gefällt, wunderbar, wenn nicht, auch gut. Solange es nur wahr ist. And if it's pleasurable to other people, well then great. If not, well then great too. As long as it's true. Sie hörten Absinthe, der Gitarrist Dominik Miller über sein neues gleichnamiges Album. Provenzalische Impressionen, aufgezeichnet von Karl Lippegaus.